wann, sag wann, hebst du die Augen auf und schaust mich an, denn ich warte nur darauf. Der Platz ist leer und schon seit Stunden sehne ich dich her. Das alles fällt dir gar nicht auf. Ich bin stumm. Weiß nicht warum. Nicht ein einziges Zauberwort fällt mir ein, das kann Liebe sein. Wann, sag wann, hebst du die Augen auf zum ersten Mal und schaust mich an.